You are listening to Sound Out Radio on 102.5 FM. This is a radio show called The Takeaway Tape, and I'm very happy to announce that the radio show tonight will be a mixtape by Antonia Leukers from Hamburg. And yeah, before this radio show, I found out that Antonia Leukers is sort of the darling of Sound Out Radio. She released a picture disc, one-sided picture disc on Decoder Records, also based in Hamburg. This picture disc was called Hasenlove. And yeah, apparently entire Sound Out Radio loves to listen to that CD. So I won't say much more than many thanks to Antonia Leukers for this mixtape. Many thanks to you for listening to this radio show. As usually, you can find the playlist on the blog for this radio show. The address is thetakeawaytape.blogspot.com, and there you will also find a link that takes you to archive.org, where you can download this radio show and all past radio shows, all past The Takeaway Tape radio shows that were ever broadcasted. Yeah, thank you very much for listening, and I hope you enjoy the show and find out more about Antonia Leukers, because there's no song of Antonia Leukers herself on the mixtape she made. So find out more about her stuff, for example, on her MySpace, which is myspace.com/AntoniaLeukers. Thanks, and oh yeah, I should announce perhaps the show next week will be by, let me think, it's Golden Disco Ship next week, I should think. Wait a second. I'm not sure about the order. Yesterday I got an email from Grill from Denmark, that he will make a mixtape as well. But, oh no, next week's mixtape will be by Unicorn Hardon from the US. Okay, thanks for listening. Bye. Listen. vor. Ich hab dich hören. Das Leben ist manchmal schwer, doch wir werden immer mehr. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Ich weiß, das Leben ist manchmal schwer, doch wir werden immer mehr. Die kulturelle Revolution.

you smash my glasses. You smash my glasses. Oh, you smash my glasses. You smash my glasses and now I take revenge. These are the men. They weigh 1,000 grams. If my father ever knew. Yeah, for sure. He would sue you. He's paying taxes like every normal man. But I start to wonder if you ever can. You smash my glasses. I'm sorry for your poor. I'll get a lawyer. Good one for sure. You smash my glasses. You smash my glasses. You smash my glasses. You smash my glasses. You smash my glasses. And now I smash your life. You smash my glasses. But I'll be alright. You smash my glasses. But I'll be alright. You smash my glasses. Oh yeah, it's such a pity. And I tell you, now you can leave the city. Cause you smash my glasses. You smash my glasses. You smash my glasses. For sure, he would tell you. You pay taxes like every normal man. But I start to wonder if you ever can. You smash my glasses, I'm sorry for your poor. I get a lawyer and a good one for sure. You smash my glasses, now you can leave the city. You smash my glasses, sure yes it's a pity. You smash my glasses, you smash my glasses. Sie kurbelt und kurbelt, sie dreht und sie dreht.

Es ist doch einfach lächerlich, Angst zu haben, dass ich so viele Frauen umgebracht haben soll. Nachträglicher Drosseln gefällt mir nicht. Hier ist Liebe mit im Spiel. Ich hab ein hübsches Sümmchen, 17 Frauen, alle tot, viele nackt. Lüge vergeht, Wahrheit besteht. Lüge vergeht, Wahrheit besteht. Wird Moses dadurch, dass er einen Stab trägt. Lüge vergeht, Wahrheit besteht. Lüge vergeht, Wahrheit besteht. Das Fleisch hat meine Tochter gekocht. Die intellektuelle Forelle hat den Wirt geprellt. Flieg, Forelle, flieg, strahle hinaus in die Welt. Wir haben den Hund von morgen schon heute Abend gesucht. Aber vergebens, ich habe es nicht nötig, wie diese Rinat in euren Magazinen zu posieren, obwohl ich es mir sehr viel besser leisten könnte mit meiner Figur. Das sollte man mal Olli erzählen. Ich murmel etwas in den Bart. Du dumme Hose, dehnst du dich aus, um einen hohen Kadaver zu bilden? Oder im blutigen Ernst? Ich habe den edlen Brei geschlemmt, ihn mit Blau gefäßt, gebeizt und durch Filter gespült, getrocknet, gepresst und gewalzt. Hast du die Truppe nach 100 Kästen gesucht? Wer stellt sich vor mir und jauchzt, dass es bunt glitzert? Der Wind, mein Kind, der Wind ist blind, geredet oder gesungen. Der Wind, mein Kind, Vater zum Kind, Kind zum Vater. Schrullig schön bist du, Johnny. Peter hat rote oder blaue Brüste. Johnny, du bist, hängst attraktive Damen in den Keller. Mutter ist in der Kammer und macht den Mollmund. Oh, Johnny, du weißt, dass die Zeit dir die Brille in den Koffer gelegt hat. 7-hour turn. And echoes of my laughter burn into your 7-hour turn. And echoes of my laughter burn into your 7-hour turn. The problem is not only pain. I'm I gave you all a boy. Ich tanz mit Musica, idioto! Yes. Mario, divertendo! Musica, idioto! Yes. Mario, divertendo! Musica, idioto! Geraucht wird, ist wie ein Zimmer ohne Vorhänge. Ein Garten, in dem keine Blumen sind, ist wie ein Zimmer ohne Stühle. Ein Stuhl bleibt ein Stuhl, auch wenn niemand drauf sitzt. Doch ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim, wenn keiner drin ist. Doch ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim. Ein Stuhl ist kein Haus, ein Haus ist kein Heim, wenn keiner drin ist. Eine Soße ohne Dill ist wie eine Soße mit Dill, nur ohne Dill. Eine Kugel ist keine Kugel, wenn sie drei Ecken hat wie ein Hut. Ein Pullover ist ein Pullover, ist ein Pullover, aber nur, wenn er hohl ist. Und ist er nicht hohl, ist es kein Pullover, sondern ein Haufen Wolle. Und ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim, wenn keiner drin ist. So ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim, wenn keiner drin ist. Und ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim, wenn keiner drin ist. So ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim. Wenn es aussieht wie Brot und auch so schmeckt und auch so schimmelt. Eine Kuh ist keine Kuh, wenn sie Eier legt wie eine Katze. Und wenn sie schnurrt wie ein Pferd. Rechtzeitig auflegen. Der Tod ist kein Haus, aus dem man so leicht wieder rausgeht. Der Tod ist ein Haus, dessen Türen innen keine Klinken haben. Der Tod ist ein Mann, der so leicht nicht wieder weggeht. Und ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim, wenn keiner drin ist. Doch ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim. Ist kein Schuh. Und ein Stuhl ist kein Haus. Ein Haus ist kein Heim, wenn keiner drin ist. Ein Schuh ist kein Haus, eher eine Garage oder eine Vase. Und ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim, wenn keiner drin ist. So ein Stuhl ist kein Haus, denn ein Haus ist kein Heim. German woman, you have two legs. You go with them too often, too far. You go with them across borders, put yourself above animals. And me, you have hurt deeply too. German woman, you have hair. It is growing out of your head. It is growing into my life. I see the world blonde and brown through milk, glass, and horn. German woman, you have Arabians. You hit them with a whip. It sounds so wrong, but your lashes want to help. You want to rescue the horses from the sand. But their legs are broken. So is their will to live. Now they are lying in the stable in never-ending pain. And who is lying right into their eyes? You. Because who believes in survival? You, you, you. You are rocking the Arabian's legs to keep the wounds awake. You keep the inflamed fractures in motion so they will remain elastic. Yes, you will keep the Arabian's legs broken until evolution will show mercy. German woman, you have problems, especially when I am concerned. To me, all your striving seems so senseless. But how small are my doubts compared to your visions? It is likely you will be triumphant because your willpower is strong. It may take 1,000 years, but that does not matter at all. Perhaps you will perish along with your horses in the straw, but still remain victorious. German woman, I will wait, because I believe in our happiness. Without fractures, without whips, without leather. Just you and me and the earth.